Ja, danke schön für die Anmoderation. Ich muss was vorausschicken, was den Charakter meines Vortrags angeht, weil ich den wirklich stur ablesen muss. Ich habe für die IG Metall gearbeitet, da gab es einen legendären Bezirksleiter, das ist also in der Hierarchie ein ziemlich hoher Kerl gewesen. Und der hat darauf bestanden, dass man immer frei redet. Ne? Das heißt, ich hatte einen Kollegen, der sollte vor 1000 Arbeitern der Mercedes-Werke frei reden. Ne? Und der Herr Franz ging hin, hatte seinen Vortrag, ging nach oben. Ne? Und wie er guckt, hat ihm der andere den Vortrag geklaut. Und der Franz stand alleine da ohne sein Manuskript und sollte jetzt vor 1000 Leuten reden. Ne? Also der Mann hieß übrigens Fritz Willi Bleicher, war in Buchenwald und er war dieser Mann, der dieses Judenkind gerettet hat in Buchenwald. Also das war der Willi, aber alle haben vor ihm gezittert. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diese Veranstaltung mit Ihnen. Es hat für mich etwas von einer Wiederkehr, nicht des Gleichen, aber des Ähnlichen. Ein halbes Jahrhundert zurück, eine Universität in Westdeutschland, wie es damals noch hieß, selbstorganisierte studentische Veranstaltungen, ja, sowas gab es schon mal. Sie haben mich eingeladen, um über den Begriff der Kulturindustrie zu sprechen. Darum soll es heute Abend gehen und ebenso um den Begriff des Antisemitismus. Beide stehen komplementär zueinander und ich will versuchen, ihnen beide zu entfalten. Dabei ist eine doppelte Vergewisserung notwendig. Eine, die ihre Entstehungsgeschichte dieser Begriffe darstellt und eine, die mit dem Begriff der Kulturindustrie und des sogenannten sekundären Antisemitismus Gegenwartsprobleme, Gegenwartsphänomene zu beleuchten sucht. Es wird eine Reise sein, die mit der Kategorie Klassenbewusstsein beginnt und mit den Praktiken der Influencer endet. Der Begriffsgeschichte ist auch immer Zeitgeschichte beigestellt. Wie könnte es bei Theoriestücken der kritischen Theorie anders sein? Warum ist mit der Kategorie Klassenbewusstsein anzufangen, wenn es doch um Kulturindustrie und um den Judenhass gehen soll? Der Grund ist das Ausbleiben des Klassenbewusstseins. Adorno, Horkheimer, Marcuse et altera waren veranlasst, über die Gründe dieses Ausbleibens nachzudenken. Die älteren Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung waren Parteigänger der Novemberrevolution 1918 gewesen. Max Horkheimer, Friedrich Pollock, Herbert Marcuse, Felix Weil, letzterer der Mäzen des Instituts. Die Arbeiter- und Soldatenräte in den großen Städten von Kiel bis München waren mit ihrem Versuch gescheitert, eine sozialistische Räterepublik zu realisieren. Die Soldateska der Freikorps hatte den Revolutionsversuch niedergeschlagen und die Aufständischen erschossen und erschlagen. In den Freikorps waren die späteren Nazischergen aktiv gewesen. Die Freikorps waren gleichsam die Vorläufer der späteren Waffen-SS. Der Revolutionsversuch endete mit dem politischen Kompromiss der Weimarer Republik. Das Kaiserreich war beendet, eine bürgerlich-demokratische Staatsform installiert. Aus den Arbeiter- und Soldatenräten, die das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln begehrt hatten, waren die Betriebsräte geworden, die das Privateigentum an den Produktionsmitteln respektieren mussten. Die Sozialisten des Instituts für Sozialforschung erachteten die mit der Weimarer Republik erstrittene Demokratie für defizitär. Solange die ökonomische Sphäre der Selbstbestimmung der Gesellschaftsmitglieder entzogen bliebe, könne von einer wirklichen Demokratie keine Rede sein. Soziale Ungleichheit nehme von den Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen in den Werkstätten, Büros und Fabriken ihren Ausgang. Kritik am kapitalistischen Eigentumsverhältnis war in den späten 20er Jahren keine Minderheitenposition, sondern die Programmatik der durchaus erfolgreichen Parteien, der SPD, der KPD und großer Teile der Gewerkschaften. Warum kam es zu keinem neuerlichen Versuch einer die Produktionsverhältnisse umwälzenden Revolution? Die kritische Theorie machte dafür das fehlende Klassenbewusstsein verantwortlich. Und es gab Gewährsleute für diese ernüchternde Analyse, Siegfried Krakauer und Erich Fromm. Fromm hatte eine sozialpsychologische Untersuchung mit dem späteren Titel Arbeiter und Angestellten am Vorabend des Dritten Reiches durchgeführt. Die Studie blieb damals unveröffentlicht, aber ihre Ergebnisse veranlassten Max Horkheimer, schleunigst die Exilierung seines Instituts in Gang zu setzen. Erich Fromms empirische Untersuchung kann hier nicht Gegenstand sein, nur so viel. Die Fragebogenerhebung machte eine völlige Diskrepanz zwischen den manifesten politischen Einstellungen und den Charakterstrukturen der Arbeiter und Angestellten deutlich. Die deutsche Arbeiterbewegung war nur vordergründig für das Programm der linken Parteien zugänglich. Die übergroße Mehrheit war autoritär strukturiert. Auf sie war im Kampf gegen die erstarkenden Nazis nicht zu rechnen. Im Gegenteil, die sozialpsychologische Verfassung des Proletariats machte es zu einer leichten Beute der Nazi-Bewegung. Diese Prognose zeichnete sich schon zu Beginn der 30er Jahre ab. Auch Krakauer hat mit seinem Buch Die Angestellten eine gleichsam empirische Studie geliefert, auch wenn dabei kein Fragebogen zum Einsatz kam. Das wunderbare Buch changiert zwischen Enquete, reportagehafter Erzählung und kritischer Gesellschaftstheorie. Es ist 1930 erschienen und hat frühe Formen der Kulturindustrie zum Gegenstand. Es handelt von Tanzsälen, Varietés, Kinofilmen, Vergnügungsparks und Sportveranstaltungen. Von Orten des Amüsements und der Zerstreuung, die, Zitat Krakauer, ein Hauptmittel der Entpolitisierung sind. Entpolitisiert zu sein, kennzeichnet die Schicht der Angestellten und die Kulturindustrie, das Wort tauchte noch nicht auf in seinem Text, treibe ihnen ein ihrer ökonomischen Lage angemessenes Bewusstsein aus. Kulturindustrielle Produkte sind in Deutschland der beginnenden 30er Jahre noch keine warenförmigen und das Wort Industrie ist noch uneigentlich zu nehmen. Das wird sich im Laufe des nächsten halben Jahrhunderts ändern und das sogenannte Angestelltenbewusstsein wird zum Vorherrschenden werden. Als sein Gegenteil gilt, was in der Tradition der Kritik der politischen Ökonomie Klassenbewusstsein genannt wird. Der Begriff findet sich nicht bei Marx, Sie werden es vielleicht wissen. Er wollte eine Theorie der Klassen schreiben, aber er ist dazu nicht mehr gekommen. In den Grundrissen, dem sogenannten Rohentwurf des Kapitals, ist von einem, Zitat, enormen Bewusstsein die Rede. Was ist Klassenbewusstsein? So heißt ein berühmter Aufsatz, 1923 veröffentlicht von Georg Lukács, ist eine Aufsatzsammlung. Lukács hat Geschichte und Klassenbewusstsein geschrieben, ein für die kritische Theorie sehr bedeutendes Buch. Das Buch ist für sie so wichtig geworden, weil es mit einem Verständnis aufräumt, dass die Geschichte als einen Naturprozess versteht, der nach Gesetzen abläuft, die es anzuwenden gelte, so wie die Naturwissenschaften Gesetze im Dienste technischer Prozesse anwenden. Wer hat so gedacht, werden Sie fragen. Es entsprach Friedrich Engels Begriff von Dialektik als, Zitat Engels, Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der Menschengesellschaft und des Denkens. Ein solches Missverständnis war sehr folgenreich gewesen. Für Kautsky, den Theoretiker der Sozialdemokratie, folgte aus der Einheitlichkeit des Geschehens in Natur und Geschichte, dass, Zitat, der Sozialismus unvermeidlich naturnotwendig kommen muss auf einer gewissen Stufe der Entwicklung der kapitalistischen Entwicklung. Zitat Ende. Man muss also politisch gar nicht wirklich tätig werden, sondern nur auf die Entfaltung der Produktivkräfte, also der Technologien setzen. Entsprechend hat sich die SPD in der nachrevolutionären Periode der Weimarer Republik verhalten. Diese Verwischung der Differenz von Natur und Geschichte hat man sich angewöhnt, Scientismus zu nennen. Gegen ihn ist Lukács' Begriff des Klassenbewusstseins gerichtet. Es braucht eine revolutionäre Theorie und eine ihr entsprechende, die Verhältnisse verändernde Praxis und kein passives sich überlassen der Geschichtsmechanik, Sonst wird der Kapitalismus das sein, was er erscheint, nämlich ewig. Diesen Gedanken hat die frühe kritische Theorie aufgegriffen. Es kommt demnach auf das Bewusstsein der Arbeiterschaft an, was damals die übergroße Mehrheit der Bevölkerung war, wenn man die Verhältnisse ändern will. Es braucht aufgeklärte, klassenbewusste Individuen, wenn es mit einer freien Gesellschaft nochmal etwas werden soll. Klassenbewusstsein ist das Movens. Es veranlasst die zerstreuten Individuen, sich zusammenzuschließen und mit der Macht einer Klasse zu handeln. Das ist sein erhoffter Effekt. Aber was ist sein Inhalt? Wodurch zeichnet er sich aus? Die kritische Theorie folgt auch hier dem frühen Lukács. Der macht die von Marx im Kapital geleistete Analyse der Ware fruchtbar für seine Theorie des, wie er es nennt, Totalitätsbewusstseins. Klassen- oder Totalitätsbewusstsein nimmt die Erscheinungsformen der bürgerlichen Ökonomie, Tauschwert, Geld, Kapital, nicht für ihr Wesen. Es ist das Selbstbewusstsein der lebendigen Arbeit, dem die Fähigkeit zukommt, Verdinglichung zu durchschauen. Was als ein Objekt der Natur erscheint, ist die unter der Herrschaft der Wertform erzwungene Vergegenständlichung der Subjekte. Diese lassen sich vom Fetisch nicht blenden. Das geldheckende Kapital erscheint ihnen nicht wie ein Birnbaum, der jede Saison seine Früchte trägt, sondern das Kapitalverhältnis beruht auf der Ausbeutung der lebendigen Arbeit. Was sich als die riesige, dem Kapital gehörende Produktivkraft der Industrien auftürmt, durchschauen die Klassenbewussten als ihre eigene geronnene Arbeit. Das Vermögen der lebendigen, Gebrauchswerte produzierenden Arbeit ist bloß auf der Erscheinungsebene das Vermögen des toten Kapitals. Um sein wahres Wesen weiß der Klassenbewusstsein. Der Klassenbewusste. Um sich dieses Bewusstsein anzueignen, ist die Existenzweise des Proletariats, so Lukács, der privilegierte Ort. Der Proletarier ist die Ware, die sprechen kann. Indem das Proletariat auf die Stufe der wahre Arbeitskraft herabgedrückt ist, ist es zugleich fähig, Zitat Lukács, auf die Arbeitskraft als wahre, fundierenden Fetischcharakter einer jeden Ware, diesen Fetischcharakter zu entschleiern. Das ist das zugerechnete Klassenbewusstsein, um einen Begriff von Lukács zu verwenden. Die empirische Realität, mit der die kritische Theorie konfrontiert war, Anfang der 30er Jahre, sah völlig anders aus. Die Nazis waren, ohne auf den Widerstand der organisierten Arbeiterschaft zu treffen, an die Macht gelangt und wollten nach der Weltherrschaft greifen. Die in Kalifornien gelandeten exilierten jüdischen Intellektuellen erreichten die grauenhaften Nachrichten vom Ausmaß des Mordes an den europäischen Juden. Zugleich schwand mit den sogenannten Moskauer Prozessen all ihre Hoffnung, das Versinken des Sozialismus in die stalinistische Barbarei könnte noch abgewendet werden. Ich weiß nicht, ist Ihnen der Begriff, was unter den Moskauer Prozessen passiert ist, ist Ihnen das ein Begriff? Wissen Sie das? Also in den Moskauer Prozessen hat Stalin in den Anfang der 30er Jahre quasi alle Konkurrenten abgeräumt. Alle Mitgenossen von Lenin, die also die bolschewistische Revolution gemacht haben, galten plötzlich als Agenten des Kapitals, als Zionisten, ne, und hat alle umgebracht. Wenn das Politkomitee der KPD zusammen, der KPDSU zusammenkam, das waren 1700 Leute, alle vier Jahre kamen die zusammen. Von den 1700 Leuten hat er 1300 umbringen lassen. Alles Konterrevolutionäre, ne? Die dann in öffentlichen Prozessen erklären mussten, sie sind der Revolution in den Rücken gefallen. Das muss grauenhaft gewesen sein, ne? Das waren die Moskauer Prozesse, auf die natürlich die Linke, soweit sie traditionell war, war für sie natürlich Moskau, war das Jerusalem. Und das hat sich dann als so eine Barbarei dargestellt, ne? Das muss für diese jüdischen Intellektuellen die absolute seelische Katastrophe gewesen sein. Also das ist der zeitgeschichtliche Hintergrund, vor dem Adorno und Horkheimer ihre zunächst philosophische Fragmente genannte Dialektik der Aufklärung geschrieben haben. Von Lukács hatten sie gelernt, dass keine naturimmanente Dialektik den humanen Fortschritt verbirgt. Das Reich der Freiheit hängt allein am aufgeklärten Willen und der handelnden Einsicht der Subjekte. Damit ist stets die Gefahr des Scheiterns gegeben und dieses Scheitern aller Emanzipationshoffnungen mussten die kritischen Theoretiker im Exil gerade erleben. Die Gründe dieses Scheiterns zu analysieren rückt nun ins Zentrum der kritischen Gesellschaftstheorie. Die von Marx geleistete Analytik der bürgerlichen Gesellschaft ist durch die von Freud geleistete Analyse des autoritären Charakters zu ergänzen. Der Referent, der vor mir referiert hat, hat offensichtlich diesen Begriff des autoritären Charakters ja in den Mittelpunkt gestellt. Die als Gesellschaftstheorie und nicht als Individualtherapie verstandene Psychoanalyse zeichnet nach, wie sich das ökonomisch strukturierte Herrschaftsverhältnis vermittels der gesellschaftlichen Agenturen in der Psyche der Individuen verankert. Horkheimer und Adorno hatten die patriarchalische Familie vor Augen. Sie schleife den Individuen das Herrschaftsverhältnis des Befehlens und Gehorchens gleichsam ein. Durch die Unterdrückung der frühkindlichen Sexualität bilde sich eine lebenslange Disposition zur Unterwerfung. Die Familie bilde aber auch ein gegen die Versagungen der Gesellschaft gerichtetes, widerständiges Moment, das ich in der bedingungslosen Liebe der Mutter zu ihrem Kind verdanke. Eine Liebe, die das Kind um seiner selbst willen erhält. Um den Zusammenhang unseres Themas in Erinnerung zu rufen: Wir sind von der kritischen Theorie an die Hand genommen, um zu verstehen, warum Individuen gesellschaftliche Verhältnisse ertragen, die ihren Bedürfnissen und Interessen zuwiderlaufen. Das ist die Fragestellung. Es ist ihre eigene autoritär deformierte Triebstruktur, die die Individuen korrumpiert, lautet die Antwort. Adorno und Horkheimer sind durch Freuds Psychoanalyse über die Mechanik einer Bewegung belehrt, die das Glück des Einzelnen verachtet und die Entbehrung des rassischen Kollektivs glorifiziert. Die Faschisten, so ist der Dialektik der Aufklärung zu entnehmen, haben sich den Hass der Zuvorgekommenen auf die vermeintlich Privilegierten zunutze gemacht. Es ist der Hass, der die treffen soll, die sich die materielle und erotische Versagung ersparen. In den tödlichen Antisemitismus geht ein erotisches Ressentiment ein. Das hat schon der frühe Horkheimer formuliert. In der Dialektik der Aufklärung führen er und Adorno dies aus. Kulturindustrie ist ihre genuin US-amerikanische Erfahrung. Der Antisemitismus der Tat ist die deutsche Erfahrung. Das Buch handelt von beiden. Ich will Ihnen die Lektüre dieses Buchs sehr anraten. Mein Vortrag hat jetzt nicht den Ehrgeiz, eine Kurzversion zu liefern. Wer es liest, stolpert über den die verschiedensten Epochen umfassenden Begriff der Aufklärung. Sie beginnt, so die Autoren, im antiken Griechenland und terminiert in der Barbarei der Nazis. Die der Aufklärung immanente, in Herrschaft umschlagende Dialektik bekommt damit den Charakter eines ewigen Verhängnisses. Damit geht das Spezifische der Nazi-Epoche verloren. Die Unterschiede geschichtlicher Epochen verschwinden. So hat der traditionelle Antisemitismus des noch archaischen Deutschlands eine andere Beschaffenheit als der Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Kapitalismus entstandene Antisemitismus. Aber diese Differenzen sind in diesem Buch quasi weggebügelt. Es macht einen Unterschied, ob ein Herrschaftsverhältnis noch ein unmittelbares Personales ist, wie im Feudalismus, oder vermittelt ist über die unpersönlichen Abstraktionen Geld und Kapital. In der entfalteten bürgerlichen Gesellschaft sollen die Juden, so will es die narzisstische Propaganda, gesellschaftliche Macht verkörpern, die aber an sich ganz unpersönlich und abstrakt geworden ist. In der Dialektik der Aufklärung werden Sie kaum noch Bezüge zur Kritik der politischen Ökonomie, also dem Lebenswerk von Marx, finden. In der totalitären Gesellschaft, die auf die bürgerliche gefolgt ist, trauen ihr die Autoren keine Erkenntniskraft mehr zu. Sie werden dort aber auch in dem Buch aber auch keine Bezüge zur sogenannten Vorurteilsforschung finden. Der Begriff des Vorurteils, unter dem viele ja den Antisemitismus diskutieren, der Begriff des Vorurteils unterstellt einen psychologischen oder einen moralischen Defekt. Aber jeder Zusammenhang mit der Ökonomie ist getilgt. Antisemitismus löst sich nicht in ein Krankheitsbild auf, sondern seine Genese aus undurchschauten ökonomischen Verhältnissen ist zu entwickeln. Den Psychologismus vermeiden Adorno und Horkheimer, aber sie unterlassen es auch, die Kritik der politischen Ökonomie zu Rate zu ziehen, um sich dem Judenhass theoretisch zu nähern. Der Warenfetischismus ist ein von ihnen nicht gewürdigtes Element des Antisemitismus. Das in Frage stehende Kapitel der Dialektik der Aufklärung heißt Elemente des Antisemitismus und im Untertitel Grenzen der Aufklärung. Den Untertitel hat ein Schüler Adornos verwendet, um auf einen ganz wesentlichen Zusammenhang aufmerksam zu machen. Ist gesellschaftliches Bewusstsein von der Fetischisierung geblendet, ist es im hohen Grad anfällig für die Verhetzung, Kapital und Geld mit den Juden zu identifizieren. Detlef Clausen, so heißt der Schüler, hat diesen Zusammenhang entfaltet, den von ihm zitierte Antisemit der frühen bürgerlichen Jahre gleichsam unbewusst ausgesprochen hat. Zitat, ich weiß nicht, wie der Kerl hieß, Marx und Lassalle haben das Problem nicht an der Börse, sondern nach der Industrie hingesucht und den Hass der Arbeiter auf sie gelenkt. Unsere Bewegung, in Klammern die faschistische, korrigiert das. Wir zeigen dem Volk die Wurzeln seiner Not im Mammonsgeist der Börse, die sich der Börse schlau bedienen, um sich die Taschen voll zu machen, sollen die Juden sein. Und auf sie lenkte die völkische Bewegung den tödlichen Hass. Das zinstragende Kapital erscheint als das Böse. Das Industrielle ist in dieser Rhetorik positiv konnotiert. In der Nazisprache hat man das Schaffende gegen das raffende Kapital gesetzt. Marxens Begriff des Fetisch ist ein anderes Wort für ein verkehrtes Bewusstsein. Worin besteht diese Verkehrung? Sie besteht darin, den folgenden Zusammenhang nicht erfassen zu können. In einer reifen kapitalistischen Ökonomie haben die verschiedensten Produktion Privatcharakter. Der eine produziert, sagen wir, Brot, die andere produziert Kleidung, die dritte baut Wohnungen. Ihre Produkte befriedigen wechselseitig ihre Bedürfnisse und zwischen ihnen hat sich eine Arbeitsteilung etabliert. Diese Arbeitsteilung geht aber nicht aus ihrer gemeinsamen Übereinkunft hervor, sondern sie existiert dinghaft als Geld. Die gesellschaftliche Beziehung, in der sie zueinander stehen, erscheint ihnen als die natürliche Eigenschaft eines Geldes. Ihr gesellschaftlicher Zusammenhang ist dem Privatproduzenten entfremdet, könnte man in der Diktion des jungen Marx sagen. Einem unaufgeklärten Bewusstsein erscheint Geld als ein Naturgegenstand, wie ein Birnbaum einer ist und besitzt als solcher noch den unvergleichbaren Vorzug vor allen anderen Naturdingen, nämlich mir nicht nur einen, sondern alle Genüsse zu verschaffen. So ich denn genug Geld im entsprechenden Maße habe. In der jüdischen Natur liege das mit Betrug verschwisterte Vermögen, sich in den Besitz des großen Geldes zu bringen. So insinuiert das völkische Menschenbild. Es setzt Geldmacht, Kapitalismus und Judentum gleich. Es schlachtet dabei eine vertragsrechtliche Zweideutigkeit aus. Im Tauschverhältnis, das der Lohnarbeiter mit dem Fabrikherrn eingeht, geschieht dem Arbeiter kein Zwang und er bekommt das Äquivalent für den Verkauf seiner Arbeitskraft. Und doch geht er als Übervorteilter aus diesem Tausch hervor. Es tauschen sich Äquivalente, Sie können im ersten Kapitel des Kapitals ja nachlesen, diese Stelle. Es tauschen sich Äquivalente zwischen Lohnarbeit und Kapital. Aber Letzteres eignet sich den Mehrwert an, die Differenz zwischen dem Wert der Arbeitskraft und dem während der Vertragszeit produzierten Warenwert. Über die Aneignung des Mehrwerts ist der klassenbewusste Proletarier aufgeklärt, aber der Unaufgeklärte lässt sich leicht einreden, der jüdische Betrüger sei der Schuldige. Die Juden seien an die Stelle der alten Herren getreten, suggeriert der Antisemit und beutet damit einen antibürgerlichen Affekt aus. Der Antisemitismus ist zu dem geworden, was Marx einmal ein Volksvorurteil genannt hat. Wie falsches Bewusstsein entsteht, darüber hat er sich keinen Kopf zerbrochen. Er sah in der Not des Proletariats die hinlängliche Notwendigkeit gegeben, die die Verelendeten veranlasst, die bürgerlichen Verhältnisse umzuwälzen. Man muss sich die Verhältnisse im England des Mitte des 19. Jahrhunderts vorstellen. Die Leute haben 12 Stunden gearbeitet, inklusive ihre Kinder. Wenn sie Glück hatten, durften die Kinder nach 8 Stunden nach Hause gehen. Sie haben eigentlich nur von Kartoffeln gelebt. Das muss eine unglaubliche Verelendung gewesen sein, die man beim Engels, ja, diesem berühmten Buch über über die Situation des englischen Proletariats nachlesen kann. Die mussten sich gar keinen Kopf zerbrechen, wie Klassenbewusstsein entsteht. Die dachten, die Revolution kommt, weil die Leute gar nichts zum Fressen hatten. Ne? Was ich Ihnen eben zu entwickeln versucht habe, ist rudimentär in der Dialektik der Aufklärung zu finden und ausgeführt in Detlef Clausens Grenzen der Aufklärung. Sekundärliteratur zu Adorno und Horkheimer gibt es en masse. Wirklich gut ist ziemlich rar. Das genannte Buch gehört dazu. Ich zitiere Clausen: Die Individuen kommen in der äußeren Realität tatsächlich zu kurz, aber sie finden die wirklichen Gründe dafür nicht. Der Antisemitismus bietet Möglichkeiten, die Ohnmacht der Individuen zu verarbeiten. Bei Clausen lernt man, es gibt auch ein paar andere Autoren, die das auch aufgegriffen haben, was die kritische Theorie veranlasst hat, die Marx'sche Ökonomiekritik und Freuds Psychoanalyse zusammenzubringen. Der Zusammenhang ist der folgende: Ist das Gewaltmonopol des bürgerlichen Staates errichtet, ist der Impuls, sich die Ware des anderen mit Gewalt anzueignen, tabu, aber das Unbewusste wütet gegen den ihm abverlangten Gewaltverzicht. Die antisemitische Hetzpropaganda lockt nun mit dem Versprechen, dass gegen das Tabu im Pogrom gefahrlos verstoßen werden darf. Freuds Theorie des Tabus und Marx' Theorie des Fetisch sind zusammenzudenken und damit ist eine Synthesis genannt, die als das Charakteristische der kritischen Theorie gilt und einen Zugang zum Verständnis des modernen Antisemitismus bieten kann. Der moderne Antisemitismus bildet sich mit der Entstehung der Nationalstaaten. Noch ein Zusammenhang. Die entstehenden nationalen Identitäten brauchen das abgelehnte Fremde, um sich des eigenen zu vergewissern. Das Identische, man könnte auch sagen das Identitäre, ist auf das Nicht-Identische anverwiesen. Was Horkheimer und Adorno Antisemitismus ohne Juden genannt haben, gehört natürlich nicht der Vergangenheit an. Wenn Frau Weidel im Bundestag gegen die Kopftuchmädchen polemisiert und Herr Höcke alles für Deutschland tun will, ist das völkisch Identische natürlich angesprochen. Und jeder hat die Botschaft verstanden, die einen mit Grauen, die anderen mit großer Zustimmung. Höcke weiß, wie sehr der beschädigte kollektive Narzissmus in Deutschland nach Linderung strebt und Auschwitz vergessen lassen will. Und Frau Weidel bestätigt den Satz von Sigmund Freud, Zitat Freud: Das Gemeinschaftsgefühl der Massen braucht zu seiner Ergänzung die Feindschaft gegen die außenstehende Minderzahl. Zitat Ende. Dieses Feindschaftsgefühl hat in der deutschen Nationalbildung als christlich-germanischer Furor eine gewaltige gegen die Juden gerichtete Rolle gespielt. Es hat im 19. Jahrhundert mächtige Wurzeln geschlagen und die sind weiterhin wirksam, wie die Polemik zeigt, die sich gegen das auf den Abstammungsnachweis verzichtende Staatsbürgerschaftsrecht zeigt. Die AfD will das vor 25 Jahren abgeschaffte Jus Sanguinis wiederhaben und ihre Polemik gegen das von der Ampel neulich verabschiedete Einbürgerungsgesetz nimmt dafür in Kauf, dass das Dach über dem Kopf lange unrepariert und das Abflussrohr unter dem Hintern verstopft bleibt, fehlen doch die benötigten Arbeitskräfte, die jetzt das Einwanderungsgesetz, das Fach an Einwanderungsgesetz herbeibringen soll. Antisemitismus ohne Juden, wir biegen in die Gegenwart ein. Sekundärer Antisemitismus, auch ein Begriff der kritischen Theorie. Das gegenwärtige Projekt der deutschen Rechten ist ein Antisemitismus, der sich zur Xenophobie, zur generalisierten Feindschaft gegen die Fremden fortentwickelt hat. Die Migration, vor allem der jungen Schwarzen, die sich in die hochentwickelnden Industriegesellschaften durchzuschlagen versuchen, produziert den Fremdenhass, der sich in Morden austobt, siehe Hanau, und in den AfD-Ergebnissen an den Wahlurnen. Die Hetzreden der Rechten leben von der Migration, die sie doch zu bekämpfen vorgeben. Die Rechte verleugnet die Realität der multikulturell gewordenen Gesellschaft, in der das ethnisch homogene Element längst relativiert ist und ein beträchtlicher Teil der Gesellschaft, vor allem männliche ältere Arbeiter, schreckt die mit dem Ausländer raus herausposaunte Realitätsverweigerung nicht, im Gegenteil. Der Schrecken ist also keineswegs in die Vergangenheit verbannt. Schlau genug ist die AfD, sich mit Antisemitismus nicht das Geschäft zu verderben. Vom sekundären Antisemitismus lebt sie gut. Wenn Frau Weidel am Bundestagsrednerpult den Kanzler anklagt, er, Zitat, hasse Deutschland, dann mag das ein wenig verschroben klingen. Aber verschroben ist es ganz und gar nicht. Stellt man in Rechnung, dass die Wir-gegen-die-anderen-Rhetorik auf Ausgrenzung zielt, denn dann ist Vaterlandsliebe ein bedeutsamer Topos der politischen Rede. Herr Aiwanger, der bayerische Lokalmatador, feiert, Zitat, den Nährstand der Bauern und geißelt die, Zitat, Party-People der Hauptstadt. Die Demonstrationen des Frühjahrs und die angeheizte Atmosphäre ist noch erinnerlich. Es sei die Ampelregierung, die den kleinen Bauernhöfen an die Existenz gehe. Habeck und Scholz seien schuld, tönt er in der für Demagogie typischen Personalisierung. Die unterkapitalisierten Agrarbetriebe sind aber von der Agrarindustrie an die Wand gedrängt und nur mit immenser staatlicher Subvention gegen die Gesetze des Marktes zu halten. Das kann Herr Aiwanger natürlich nicht sagen, denn der von ihm bediebende sekundäre Antisemitismus lebt von der Hetze gegen Personen. Ich habe Ihnen diese Erinnerung an diese Demonstration des Frühjahrs einfach genannt, um auch zu zeigen, wie man in dieser politischen Rechten mit diesem Topoi spielt und wie erfolgreich man damit spielt. Deswegen dieses Beispiel mit den Bauern. Ne? Die AfD, Herr Aiwanger und Konsorten verkaufen das Ressentiment im Paket. Wer ihr Ausländer rauswähle, stimme gegen die Steuern an die falschen Verschwenden der Ampelregierung, die abgehobenen Brüsseler Bürokraten, die grünen Genderfanatiker und gegen den ganzen LGBTQ-Wahn. Das gesellschaftliche Bewusstsein, das der Fetischisierung unterliegt, ist für falsche Konkretisierung und für Hetze immer anfällig. Die Leute der Rechten wissen darum und vermutlich halten sie ihr eigenes Geschwätz gar nicht für wahr. Unausgesprochen bleibt, worin das Unrecht einer privatwirtschaftlichen Ökonomie besteht. Dieser Ökonomie gelten die produzierenden und konsumierenden Individuen als bloße Mittel des abstrakten Prozesses endloser Akkumulation. Den Individuen geschieht Unrecht, aber keines, das einer gegen die Moral verstoßenen Person zuzurechnen wäre. Das System selbst ist der Verstoß gegen den kategorischen Imperativ. Diesen Imperativ hat Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten so gefasst, Zitat, der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen existiert als Zweck an sich, nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen, Zitat Ende. Würden die Gesellschaftsmitglieder den Gedanken fassen, dass ihre Ökonomie sie zu bloßen Mitteln degradiert, wäre die Herrschaft des Fetischismus gebrochen. Sie wären sich bewusst, es ist ihr eigenes, unter der Herrschaft des Tauschwerts stehendes Produktionsverhältnis, das ihnen Zwang antut. Es lastet also kein unaufhebbares Naturgesetz auf ihnen. Aber die Verhältnisse sind nicht so. Sie drängen nicht zum Verkehrten, nicht zum richtigen Gedanken. Die Kulturindustrie sperrt das Bewusstsein gegen den gerichtigen Gedanken ab. Wir kommen zu dem zweiten großen Fragment der Dialektik der Aufklärung. Um an das eben Ausgeführte anzuschließen und um den Ausführungen über Kulturindustrie etwas vorauszuschicken. In der deutschen Kulturindustrie tätige, große, stadienfüllende Akteure sprechen sich aktuell gegen die AfD aus, und das ist sehr gut so. Vielleicht ist dies genauso bedeutsam wie die großen Demonstrationen, die wir erlebt haben. Helene Fischer muss nicht nach unserem Geschmack sein, nicht ihr Gesamtkunstwerk aus Akrobatik, Deutschpop und Revue. Man sollte die Unterhaltungssparten auseinanderhalten, sonst wird es nichts mit dem glücklichen Unsinn, wie Adorno gute Unterhaltung einmal genannt hat. Dass die Sängerin deutsch-russischer Herkunft den völkischen Gegenhält auf ihren Konzerten, hilft, die Weidel, Krupalla, Höcke, Corona zu delegitimieren. Das als kleiner antinomischer Vorspann und Einschub. Um wieder mit der Bestimmung des Begriffs zu beginnen. Das Wort Kulturindustrie verweist zunächst auf die Angleichung von Kulturbetrieb und industriellem Betrieb. Die tagsüber ihre Arbeitskraft verkaufen und in den Fabriken und Büros der Ausbeutung unterliegen, werden in ihrer Freizeit durch die angebotenen Kulturgüter entmündigt. Sie werden ruhig und zugleich als Konsumenten der Kulturgüter angestellt. Indem die kulturelle Produktion derselben Warenlogik unterliegt wie die industrielle, macht sie den Alltag der Massen alternativlos. Die ökonomische Riesenmaschinerie der Kulturindustrie produziert traumlose Kunst fürs Volk, Zitat Ende, heißt es in der Dialektik der Aufklärung. Im Vergleich zur heute produzierenden erscheint die damalige, Adorno und Horkheimer vor Augen stehende Maschinerie wie ein mittelständiger Betrieb. Ihre Einsichten über Hollywood sind aber weiterhin aktuell. Ihre bittere Abrechnung mit der Kulturindustrie war ein hellsichtiger Blick in die Zukunft. Die Autoren beschreiben eine Übergangsphase, während der Kultur, die einmal auf ihrer Autonomie bestand, durchkapitalisiert wurde. Sie wussten, dass dieser Prozess in der kapitalistischen Gesellschaft notwendig und irreversibel ist. Sie beharren keineswegs auf einem Gegenkonzept von wahrer Kultur. Dennoch benennen sie einige Momente einer noch nicht kapitalistisch völlig vereinnahmten Kultur. Ich zitiere: Sinn der Erzeugnisse, geistiger Arten, Idee des Ganzen, Wahrheit und Spontanität, die abgestumpft wird. Das Zitat, denkendes Subjekt gibt es noch allerdings als, Zitat, bereits geschlagener Feind. In seinem später verfassten Resümee über Kulturindustrie von 1963 stellt Adorno dem Kunstwerk als Ware seinen Begriff der Autonomie der Kunstwerke entgegen. Er schreibt, dass, Zitat, der Ausdruck Industrie nicht wörtlich zu nehmen sei. Heute ist er wörtlich zu nehmen. Die heutige Kulturindustrie ist Industrie ohne Wenn und Aber. Der ökonomischen und technologischen Umbrüche wegen ist der Begriff zu aktualisieren. Zwei Aspekte erscheinen mir dabei wesentlich und um dies geht es im Folgenden. Da ist das Einwandern der Kulturindustrie in das Sozialgeflecht der Betriebe, Stichwort Unternehmenskultur, Corporate Identity. Da ist die mit dem Internet optimierte Vermarktung des Warenkosmos, wie sie in der Interaktion von Influencern, Follower zum Ausdruck kommt. Mit dem Letztgenannten will ich anfangen. Mein Erkenntnisgegenstand ist der Instagram-Account zweier erfolgreicher Influencer, eines Herrn Daniel Fuchs und einer Frau Pamela Reif, im Folgenden Dan und Pam genannt. Beide kommen auf Followerzahlen, die so hoch sind wie die Mitgliederzahlen aller deutschen Parteien und Gewerkschaften zusammen. Also über 6 Milliarden, die Gewerkschaften 6 Millionen, die Parteien, glaube ich, 2, also 8 Millionen etwa sind die Follower. Sie senden ihre Videos auf den Plattformen Instagram und TikTok plus den anderen sozialen Medien. Sie interagieren im Zwischenbereich von Werbung und Lebensberatung. Sie füllen dabei von der familiären Sozialisation vernachlässigte Funktionen aus. Vielleicht ist ihr Stern gerade am Erlöschen und andere Influencer laufen ihnen gerade den Rang ab. Als ich den beiden gefolgt bin, das ist jetzt 4 Jahre her, dann ist jetzt Mitte 30 und Pam geht auf die 30 zu. Das Prinzip, auf dem ihr Erfolg beruht, hat sich jedoch nicht geändert. Was im nüchternen Vokabular der BWL ein Provisionsgeschäft heißt, ist in der Sprache der Philosophie ein Anerkennungsverhältnis. Es ist der Influencer, der den Follower zum Follower macht und umgekehrt. Die geschäftliche Seite der Beziehung zwischen Kunde und Influencer ist leicht abzuhandeln. Auf ihren diversen Werbeplattformen sind Pam und Dan als Werbebotschafter der Konzerne Puma, Porsche, Prada, Jack Wolfskin, Warner Bros., Calzedonia, Intimissimi, Otto Versand und der anderen beschäftigt. Ihr Publikum ist eine potenzielle Käuferschicht im Durchschnittsalter von 18 bis 25 Jahren. Laut Marktforschungsstudien liegt der Beliebtheitswert solcher Influencer bei den ganz Jungen weit vor dem bekannter Musiker, Sportler oder Schauspieler. Die Alterskohorte der 16-Jährigen kann sich natürlich kein Porsche leisten. Dann steht für ein Lebensgefühl, das auf einen Sportwagen hinauslaufen soll. Der Porsche dient als vorgehaltene Karotte. Zu erhaschen sind die zu ihm passenden Brillen, Stiefel, Jacken, Hosen, Parfums, Uhren und Urlaubstrips. Pam ist für die Nachhaltigkeit zuständig. Gesundes Essen aus regionalem Anbau, gekocht nach ihrem Kochbuch-Bestseller, Kleidung aus recycelten Materialien, vertrieben unter ihrem eigenen Namen, Workouts gegen überflüssige Pfunde. Die Gym-Videos sind so gestreckt, dass die Warner Bros. Möglichst viele ihrer Hits anspielen können, wobei die Titel der Songs jeweils oben erscheinen. Die beiden bewerben solche Produkte, aber es ist Werbetätigkeit, die als solche nicht erscheint und durch ihr Nichterscheinen als besonders erfolgreich gilt. Die ubiquitäre Werbung hat zum Überdruss geführt. Die Influencer reagieren auf diesen den Manipulationsverdacht hegenden Vorbehalt. Sie entkräften den Verdacht, indem sie möglichst dezent, quasi nebenbei, auf das beworbene Produkt hinweisen. Auf dem Account des Influencers und unter Mithilfe des Algorithmus kommt der Follower zur Ware, statt dass die Ware umständlich den Weg zum Kunden suchen muss, wie in den klassischen Medien geschalteten Reklame. Der Gebrauchswert der Influencer-Arbeit liegt in der Erleichterung, die sie der Ware verschafft, ihren Tauschwert zu realisieren. Solange die Ware noch unverkauft ist, schlummert der Tauschwert unerlöst in ihr. Die Ware, schreibt Marx in das Kapital, wirft, Zitat, Liebesblicke nach möglichen Kunden, damit sie gekauft und der Tauschwert realisiert wird. Im Liebeshandel zwischen Ware und Käufer macht der Influencer den Kuppler, den Mittler. Der Influencer, der zum Träumen und zur Identifikation einlädt, begleitet sich mit der Ware. Die Ware fährt ihn an exotische Orte. Sie musiziert für ihn, bekocht ihn, hält ihn fit im Gym. Wer wie Pam oder Dan sein will, kann sich ihnen verwandeln, indem er sich die Außenhaut von Pam und Dan, ihre wahren Attribute, zulegt und damit den Liebreiz, den Appeal, den sie ausströmen. Die Waren sind die Mitgift, die der Follower in den Kauf nimmt, wenn er dem Influencer folgt. Marx Watts vom Geldfetisch kommt in diesem Austausch zum Tragen. Dans Attraktivität hängt am Besitz seines teuren Porsches. Beinahe erscheint der Besitzer des Sportwagens als der Eigentümer der Porsche AG, während Dan über eine Werbeagentur von der Porsche Aktiengesellschaft gebucht und beauftragt wird, Leasingverträge stundenweise, zum Beispiel für einen Tagestrip mit der erotisch Umworbenen, zu veranlassen. Die den Followern vermittelte Biografie der Influencer ist von größter Bedeutung, denn sie löst Identifikation aus. Pam und Dan haben in der Sprache der Jungen, Zitat, ihr eigenes Ding gemacht. Dieses Ding ist die Negation des Vorhersehbaren. In Dans Fall wäre auf das Maschinenbaustudium vermutlich die Anstellung bei einer Firma Dürr oder Trumpf erfolgt. Bei Pam die wenig aufregende Verkaufstätigkeit in der elterlichen Karlsruher Boutique. Diese Details ihrer Biografie machen den Markenkern der beiden aus. Die Follower sollen Identität mit den Stars empfinden, weil es denen gelungen ist, einem Lebenslauf auszuweichen, dem sie auch gerne ausweichen würden. In ihren Praktika, der Ausbildung, den verschulten Uni-Studiengängen und den Gesprächen ihrer Eltern erlebt die nächste Angestelltengeneration, gegenwärtig noch in verlängerter Adoleszenz, was auf sie zukommen wird. Eine vergleichsweise permissive Lebensphase wird zu Ende gehen. Am Horizont taucht schon eine dem Beruf geschuldete, wenig attraktive, von Disziplin und Vorgesetzten gekennzeichnete Lebensführung auf. Ihre Träume von einem freieren Leben zerschellen bald am Realitätsprinzip. In der Fantasie, in der Identifikation mit ihren Pams und Dans dauern die Träume fort. Obwohl Pam und Dan für die wahren milliardenschwere Konzerne werben, sieht ihr Auftritt nach Heimarbeit und Küchenstudio aus. Sie geben vor, alles selbst zu machen. Nur der Bruder oder der befreundete Fotograf gingen ein bisschen zur Hand. Ein Smartphone, ein Laptop und schon könne es losgehen, suggerieren sie. Sie treten wie Amateure auf. Darin liegt ihre Professionalität. Es soll wie ein Hobby erscheinen und alle für den professionellen Gebrauch der neuen Medien notwendigen Fertigungsschritte sind nicht zu sehen. Kein Schneiden von Szenen, kein Einmontieren von Videoclips, kein Mischen oder Überblenden. Der Wechsel vom Follower zum Influencer sei jederzeit möglich, suggerieren sie. Das Interesse, das die Nutzer an Seiten wie Instagram und TikTok nehmen, lebt von dieser Täuschung. Sie ähnelt dem Andy Warhol-Versprechen, wonach jeder in seinem Leben einmal für 15 Minuten berühmt sein kann. Im Subtext der gesendeten Clips des erfolgreichen Influencers schwingt ein Gleichheitsversprechen mit. Ich bin wie du, ich kenne deine Träume, ich nehme sie ernst, ich interessiere mich für dich und das, was du tust, denn du und ich, wir gehören zur gleichen Gruppe. Die Auftritte der Influencer leben, wiewohl diesen unbewusst von dem Gedanken an Solidarität. Sie partizipieren an der Idee einer Gesellschaft, in der die Beziehung der Gesellschaftsmitglieder nicht über Geld vermittelt wäre. Dieser Fantasiestoff ist in das Beziehungsgewebe zwischen Follower und Influencer eingesponnen. Das Posing von Pam und Dan übt einen tyrannischen Effekt auf den Körper junger Männer und Frauen aus. Es vermittelt, so müsse ein Körper sein und wenn er vom Ideal abweiche, weiche er wie ein Fehler ab und es fehle am Willen, ihn fehlerfrei zu machen. Menschlicher Natur wird ein unveränderbares an sich abgesprochen. Sie gilt als völlig formbar. In den an Pam gerichteten und von ihr veröffentlichten Fragen kommt mitunter Verzweiflung zum Ausdruck. Zitat: Wie werde ich bloß meinen Muffin-Top los, fragt eine junge Frau. Das Wort steht für die aus der Form geratene Figur, bei der das Bauchfell über die Hose quillt wie der Muffin-Teig über die Backform. Pam ist Ratgeber in solchen Nöten und verschärft sie zugleich. Sie rät zu ihren gymnastischen Übungen, zu ihrem kalorienarmen, gerichtebietenden Bestseller. Sie setzt mit ihrem Körper eine ästhetische Norm und dieser Norm nicht zu genügen, setzt ihre weibliche Fangemeinde unter Druck. Die Sprache der beiden Influencer wäre für einen Hermeneutiker eine Fundgrube der Absurdität. Was antwortet man auf Dans Frage am Wochenbeginn? Was geht ab? Erwartet dann eine Antwort? Ist er beleidigt, wenn er keine bekommt? Wie sein Wochenende war, mit dem Porsche bei 280 km/h auf dem Nürburgring, hat man im Video gesehen. Pam postet, I want to interact and talk with you personally. Ein Gespräch hat Rede und Gegenrede zur Bedingung. Instagram schließt die Möglichkeit einer solchen Interaktion nicht aus. Pam und Dan bekommen jede Menge Fanpost. Eine E-Mail ist rasch geschrieben, aber Tausende zu beantworten ist nicht möglich. Interaktion wird daher simuliert. Pam fragt beispielsweise, ob sie das Chocolate Granulate kalorienreduziert oder in der schmackhafteren Vollmilchschokolade-Version backen soll. Auf ein Like, den hochgereckten Daumen, schrumpft die Kommunikation zusammen. Es ist das gängige, von den Followern genutzte Zeichen. Der Hermeneutiker Ulrich Oebermann hat die Simulation eines TV-Gesprächs unter die Lupe genommen. Sie, schreibt er, erzeugt den Schein einer personalisierten Sozialbeziehung, reproduziert somit die Strukturlogik von Entfremdung und Verblendung, schrieb er über die alten sozialen Medien und sprach von einer, Zitat, Fernseh- und Rundfunkspezifischen Beziehungsfalle. Die Falle schnappt auch bei Instagram zu. Bei den Influencern im Besonderen und bei den sozialen Medien im Allgemeinen hat sich eine semiotische Hierarchie etabliert, welche die Schrift dem Gesprochenen und dem Visualisierten nachordnet. Die wertvollste Mitteilungsweise ist das Video, dann kommt das Audio, zum Beispiel als Podcast, dann das Geschriebene. Was geschrieben steht, verlinkt in der Regel auf eine Shoppingseite. Die Audiodatei macht sich zunutze, dass man online sein kann und doch anderweitig beschäftigt. Den Vorrang, den sie dem Bild vor der Schrift einräumen müssen, ist den Influencern bewusst. Um im Geschäft zu bleiben, geht, Zitat, viel Zeit drauf, Instagram-Bilder und Stories zu produzieren, damit meine Fans immer etwas zu gucken haben, so Pam in einer ihrer zahlreichen Interviews. Sie glaubt nicht an die Kraft des Buchstabens, sondern an die des Videocontents und des Podcasts. Sie nutzt die Rezeptivität der menschlichen Sinne, Sehen und Hören. Ihre Werbekanäle und die beiden Sinnesorgane sind als kommunizierende Röhren angeordnet. Sie sind eine Fortentwicklung der Regenbogenpresse, die ihre Auflage einmal maximiert hat, indem sie die Schrift minimiert und ihre Spalten mit großflächigen Bildern aufgelockert hat. Bei den Produkten der Kulturindustrie gehören Entspannung und Unterhaltung zum Gebrauchswert. Das Manko dieser Güter, ihr Konsum erzeugt rasch Überdruss. So stellt sich auch beim regelmäßigen Aufsuchen der Pamschen und Danschen Konten rasch Langeweile ein. Der Content aller Videos ermüdet, die ewige Wiederholung des Immergleichen von Swimmingpool, Fitnesscenter, Sportwagentuning, Sonnenuntergang am Strand und Backvorbereitung in der Musterküche. Das Kaufen, Konsumieren, den Körper modellieren, das Lebensmodell der Role Models kennt nur rezeptive Vergnügungen. Ein Podcast verhandelt die Frage, was kann ich eigentlich? Pam zählt auf, dem Bruder die Haare schneiden, sich selbst die Haare färben, ein Kochbuch schreiben, die Nägel lackieren. Das Wesentliche kommt nicht vor, wie sein Leben mit einer vernünftigen Tätigkeit führen. Pam und Dan haben dem Anschein nach nicht wirklich etwas zu tun und dieses Nichtstun am Strand von Bali oder den Geysiren Islands spiegeln sie ihren Followern als den Inhalt eines sinnvollen Lebens vor. Auf ihren Websites ist als Gegenleistung für die von der Telekom abgebuchten Gebühren ein Nichts vorhanden, eine bleibende Leere. Arbeit war einmal, Zitat Karl Marx, Verausgabung von menschlichem Hirn, Muskel, Nerv und Hand. So heißt es im Kapital. Aus diesem Katalog der Organe fast völlig verschwunden sind die Muskeln und beinahe auch die Hand. Sie wird in den vorherrschenden Arbeitsprozessen zu wenig mehr gebraucht als zum Eintippen von Programmierbefehlen oder um eine Maus auf einer Computeroberfläche zu steuern. Die Körper sind frei fürs tägliche Workout geworden. Auf Instagram spiegelt sich die Formveränderung menschlicher Arbeit wider, das Überflüssigwerden der Körper im Produktionsprozess. Es spiegelt sich auch die gar nicht utopische Idee einer Gesellschaft frei von Mühsal ab. Die von Dan und Pam verkörperte Warenästhetik erzeugt Bedürfnisse, die sie nicht befriedigen kann, deren Befriedigung aber an der Zeit wäre, denn der erreichte Stand der Produktivkräfte hat ein Leben längst möglich gemacht, dass der Lebenslot nicht ständig abzuringen wäre. Wolfgang Fritz Haug hat darauf hingewiesen und sein Buch Kritik der Warenästhetik, das ich Ihnen ans Herz lege, endet deswegen keineswegs kulturkritisch. In den Bildern der Werbung, und die Influencer sind die Personalisierung dieser Bilder, werden, Zitat Haug, den Menschen fortwährend unbefriedigte Seiten ihres Wesens aufgeschlagen. Das Zitat geht weiter. Indem der Schein, in dem die Waren einherkommen, die Menschen ausdeutet, versieht er sie mit einer Sprache zur Ausdeutung ihrer selbst und der Welt. Zitat Ende. Die Welt richtig ausgedeutet, würde die Umstülpung ihrer Ökonomie zur Folge haben. Bisher bietet die Ware ein Minimum an Gebrauchswert mit einem Maximum an reizendem, sich den menschlichen Sehnsüchten anschmiegendem Schein. Umgestülpt gelte, das Produkt bietet ein Maximum an Genüssen und Bedürfnissen befriedigenden Gebrauchswert und seine Verpackung wäre beinahe überflüssiger Schein. Die Warenästhetik macht eher hungrig als satt, aber sie macht hungrig auf eine richtige Mahlzeit. Sie bringt eine Triebkraft, das Lustprinzip ins Spiel, die sich nicht so einfach abspeisen lässt. Der Kapitalismus führt einen Widerspruch mit sich, der seinen Produktionsprozess permanent stört und seine Konsumptionssphäre permanent am Laufen halten soll. Die selbstdiszipliniert arbeitenden Individuen sollen nach Feierabend und wie auf Knopfdruck sich ihrer Triebstruktur überlassen und dem gebotenen Spektakel. Das überfordert so manchen. Die von Pam und Dan gebotene Armseligkeit trifft auf millionenfache Nachfrage. Man muss dies zur Kenntnis nehmen, auch wenn man darüber trübsinnig werden könnte. Aber es hilft nichts. Eine kritische Öffentlichkeit muss die Frage beantworten, wie sie sich zu Instagram und Co. verhält. Bloßes Ignorieren ist keine vernünftige Option. Der Entlarvungsgestus hilft ebenso wenig, zudem stört sein asketischer Zug. Nicht, dass die jungen Mädchen das Schminken lernen, steht zur Kritik. Auch nicht das Bedürfnis nach Entspannung am Feierabend. Dass dies alles sein soll, dass der vor dem Feierabend liegende Arbeitstag ausgeblendet wird, daran wäre anzusetzen. Wo die Influencer an ihre Grenzen stoßen, sollte sich für kritische Kräfte Räume öffnen. Die jungen Followers melden Autonomieansprüche an, die in die Fantasie und in die Konsumsphäre abgedrängt werden, weil ihnen die Produktionssphäre verschlossen bleibt. Eine ihnen Selbstbestimmung vorenthaltende Arbeitswelt wartet auf sie, allem Gerede von New Work zum Trotz. Der Weg in diese Berufswelt ist vorgezeichnet und dass er so ausweglos erscheint, treibt in die Arme der fantastischen, Fluchtwege versprechenden Influencer. Damit ist keineswegs präjudiziert, dass die jungen Internetbenutzer für betriebliche Realität bearbeitende Politik, zum Beispiel der Gewerkschaften, unzugänglich wären. Eine kritische Öffentlichkeit müsste beim Wort nehmen, was die sozialen Medien nur versprechen, Kommunikationsapparat zu sein. Diese Medien sind tendenziell egalitär, eine weltweite Öffentlichkeit in Nutte. Jeder kann an ihnen teilnehmen, sie öffnen einen Ort für Selbsttätigkeit. Ihre geschriebenen, bebilderten oder vertonten Texte sind beliebig reproduzierbar. Die gespeicherte Information steht allen offen. Es geht in die sozialen Medien ein Moment von Vergesellschaftung ein. Was sehr fehlt, ist die Gegenöffentlichkeit, die diese Chance ergreift. Die Plattformen der sozialen Medien wären professionell zu nutzen. Eine kritische Publizistik darf keine Scheu haben, Podcasts und Videos zu produzieren. Nicht die Versinnlichung von aufklärenden Texten ist das Problem, sondern ihre Versimpelung. Maschinenstürmerei wäre es, die digitale Maschinerie gar nicht erst stürmen zu wollen. Politische Aufklärung und Filmkunst gehen gut zusammen. Auf dem Webkanal des Altmeisters Alexander Kluge kann man dies sehen. Plattformen wie Instagram sind nicht per se nur für seichte Unterhaltung vorgeformt. Ihre Versprechungen wären beim Wort zu nehmen. Es sind keine monologischen Medien, ihre technologische Struktur verlangt nach Interaktion. Als Floyd George vor 4 Jahren Opfer der Polizeigewalt in Minneapolis wurde, hatte sich auf Instagram eine Solidaritätsbewegung formiert. Dank der Social Media war die Empörung weltweit zu vernehmen. Kommentare in bester aufklärender Manier tauchten blitzschnell auf. Die damalige Trump-Regierung sei so ein US-Blogger damals, braucht Monate, um die Bevölkerung vor einem Virus zu schützen, aber Sekunden, um die Polizei auf die Protestierenden loszuhetzen. Black Lives Matter unterbrach selbst Pams und Dans Werbeprogramm. Bei Daniel Fuchs war Sendepause. Mit Blackout Tuesday brachten viele Influencer ihre Solidarität zum Ausdruck. Pamela Reif gab ein Rassismus zerstört betitelten Videobotschaft Raum, ein Statement voller Wut und Aufklärung vorgetragen von einer älteren Dame. Die beiden hier vorgestellten Influencer sehen sich als Unterstützer der aktuell gegen die AfD Demonstrierenden. Ich will mich wiederholen, glaube bitte niemand, eine solche Unterstützung wäre unbedeutend. Sie ist im Gegenteil äußerst hilfreich, um die neuen Völkischen an die Wand laufen zu lassen. Sie ist eine große Hilfe, um die jungen Alterskohorten gegen das von der neuen Rechten verspritzte Gift zu immunisieren. Auch gegenüber der Kulturindustrie sollte unsere Aufklärung ein Denkmuster vermeiden, das die kritische Theorie Ticketdenken genannt hat. Im letzten Teil des Vortrags soll der vom Internet veranlasste Umbruch thematisch sein, wie er die arbeitsteilige Spartenteilung zwischen Kulturindustrie und den IT-Industrien sehr verändert hat. Jetzt hat mich ein Freund von mir, der dieses Referat gelesen hat, hat gesagt, Peter, an dem Stelle musst du jetzt Schluss machen, sonst schlafen dir die Leute ein. Jetzt frage ich in die Runde, ich bräuchte noch 10 Minuten, aber wenn Sie sagen, jetzt ist genug, dann höre ich auf. Dann fangen wir an zu diskutieren. Was ist Ihre Haltung? Zugabe. Ja. Echt? Ja, okay, gut, dann ist noch 10 Minuten. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, 4 Milliarden Menschen, nutzt mittlerweile das mobile Internet. Die Googles und Amazons, gestartet als virtuelles Universallexikon, Waren- und Bücherkatalog, haben über die Jahre so viel Datenmaterial und Rechnerleistung aggregiert, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie mit ihrer akkumulierten Kapitalmacht ihre angestammten Domänen verließen und in den angrenzenden Branchen wilderten. Amazon gründete eigene E-Book-Verlage und verkauft nicht mehr nur anderer Leute Streamingdienste, sondern streamt selbst, produziert seine eigenen Serien und Filmproduktionen. Ohne die Datenbanken von Microsoft und die Cloud von Amazon lassen sich das E-Mobil und das selbstfahrende Auto der deutschen Leihindustrie nicht realisieren. Und auch nicht das den gesamten Produktionsfluss steuernde Internet of Things, das weniger Maschinenstillstand und weniger Fertigungspersonal bedeutet. Die deutschen Maschinenbauer, jahrzehntelang unangefochtene Weltmeister der Branche, schreckt die Nachricht auf, dass Google Robotik und Cloud Computing kombiniert, weil sie fürchten, zu simplen Hardware-Produzenten, zu Herstellern von Allerweltswaren, zu Zulieferern degradiert zu werden. Apple hat das Geschäftsmodell vorgemacht. Man kommt ohne eigene Fabriken aus und hält dennoch den größten Batzen der in der Software steckenden Wertschöpfung in den eigenen Händen. Das Gerücht, Apple wolle ein eigenes Auto produzieren, trieb der deutschen Branche lange Zeit die Schweißperlen auf die Stirn. Das US-amerikanische Unternehmen hat jüngst abgewunken, sehr zur Erleichterung der hiesigen Autobauer. Das autonom fahrende Automobil, begrifflich ein weißer Schimmel, gilt als die atemberaubendste Innovation und kostet Milliarden an Forschung und Entwicklungsgeldern. Und mittlerweile ist die nächste technologische Revolution ausgerufen und das an der Börse gehandelte Versprechen heißt nun künstliche Intelligenz, die das klassische Engineering in den Schatten stellende Softwareentwicklung, die Produktiv- und Distributionskraft des Internet, ein Quasi-Monopol der US-amerikanischen Plattformen, sorgen dafür, dass die Karten in den Branchen der entwickelten Industrieländern und zwischen den Industrienationen selbst neu gemischt werden. Klassische Geschäftszweige der alten Kulturindustrie gehen unter. Neue Teilbranchen spült es nach oben. Walt Disney hat mächtig gegen Netflix und Co. zu kämpfen. Ein einziger Influencer macht mehr Geschäft als die alte klassische Werbeagentur. Die Grenzen zwischen Industrie, Handel und Kulturindustrie zerfließen. Das iPhone ist so gut ein kulturindustrielles Produkt wie ein industrielles. Die auf ihm gespeicherten Apps und Games sorgen für Entspannung in den Poren des Arbeitstags, die das Smartphone zugleich verdichtet. Es verwaltet den Terminkalender, navigiert durch den Verkehr, fungiert als der Notizblock, das Flugticket, das Adressbuch des Angestellten. Der Techniker macht damit Fotos und bestellt Ersatzteile. Auf der Fahrt zu und vom Arbeitsplatz lassen sich E-Mails erledigen oder man entspannt sich mit der neuesten Netflix-Serie. Die neuesten Entwicklungs- und Fertigungstechniken verdanken sich der Gaming-Industrie. Das Verfahren der Augmented Reality, die Integration eines virtuellen Bildes in eine reale Umgebung, haben die Erfindung von Pokémon und Co., den Ingenieuren in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Industrie vorausgehabt. Die Design-, Fertigungs- und Administrationsarbeiten profitieren von der Gaming-Branche so sehr, dass diese folgerichtig ihre staatliche, für Forschung vorgesehene Förderung durchgesetzt hat. Eine ehemalige Staatsministerin für Digitalisierung fand für das Gaming euphorische Worte, Zitat, hier liegen die Tatanbahnen der Zukunft. Auf diesen Bahnen müssen wir trainieren, die Begeisterung für die digitale Welt wecken und allen Bevölkerungschancen die Chance geben, teilzunehmen. Dabei sein ist alles. Zitat Ende. Schon beim Eintritt in die Berufswelt hat der künftige Angestellte ein kulturindustrielles Verfahren zu absolvieren, das Assessment Center. Spielerisch wird die soziale Verträglichkeit des Probanden ebenso geprüft wie seine schnelle Auffassungsgabe. Hat er diesen TÜV bestanden, ist gewährleistet, dass er sich in die Unternehmenskultur einfügen kann. Heutiges Betriebsklima wird sozialwissenschaftlich generiert. Zu den Soft Factors, die bei Laune halten sollen, gehört der zur Identifikation angebotene, der eigenen Belegschaft wie der Öffentlichkeit mit PR-Maßnahmen präsentierte Vorstandsvorsitzende. Zur Unternehmenskultur ästhetisch passend ist das in Gebäude und Grundstücken angelegte Fixkapital. Die Kantine bietet Street Food und gleicht einem Trendrestaurant. Der Platz davor soll an einen Campus erinnern und heißt auch so. Ich schildere Ihnen die Verhältnisse bei einem großen schwäbischen Konzern. Seine Angestellten werden bei und nach der Arbeit fürsorglich belagert. Die Kulturindustrie bringt Work und Life in die Balance. Dennoch eignet der in das Beschäftigungsverhältnis eingewanderten Kulturindustrie keine Allmacht über das Bewusstsein der ihr Ausgesetzten. Man sollte sich hüten, die Wirkung solcher Konzepte wie das der Unternehmenskultur zu überhöhen. Wer einmal Angestellter eines Konzerns war, kennt die in den Kollegenkreisen gepflegte Verspottung des Jargons von oben, der Jonglage mit den Wörtern Agilität, New Work, Team Spirit und Self-Empowerment, Wörter, die niemand für bare Münze nimmt. Auf dem Meeting, wie die Bürobesprechung neuerdings heißt, verwendet man solche Vokabeln, aber nach dem Meeting macht man sich lustig über das sogenannte Bullshit-Bingo, bei dem man gezwungenermaßen mitgespielt hat. Wie steht es mit dem empirischen Bewusstsein der heutigen Beschäftigten, die niemand mehr als Arbeiter bezeichnen würde? Jedenfalls, wenn es um die Beschäftigtenschicht geht, die für die modernen Produktionsprozesse die wesentliche sind. Der Anfang dieses Referats handelte vom Klassenbewusstsein. Dass es verschwunden ist, hat als das Motiv zu gelten, dass es die kritische Theoretiker veranlasst hat, über Kulturindustrie und Antisemitismus nachzudenken. Es sollte also nicht als ein Verfehlen des Themas gelten, wenn ich etwas über das empirisch vorfindliche Bewusstsein moderner beschäftigten Geschichten sage. Da ist zunächst der für eine kapitalistische Gesellschaft erstaunliche Befund, dass in ihr die klassische körperliche Arbeit verrichtenden Industriearbeiter zu einer Minderheit geworden sind. In der Berufsstatistik hat die Gruppe der Angestellten die der Arbeiter längst überflügelt. Dieses Übergewicht der Angestellten fällt ironischerweise zeitlich zusammen mit dem Ende des deutschen Arbeiter- und Bauernstaates. Ursächlich für diese soziologische Verschiebung ist vor allem die Automatisierung von hochrepetitiv organisierten, am Fließband zu leistenden Tätigkeiten. Wenn Sie eine heutige Fließfertigung in einer Fabrik sehen, ist die sogenannte Fertigungsstraße gesäumt von Schweißrobotern und dem menschlichen Arbeitsvermögen kommen nur noch Wartungs- und Überwachungsaufgaben zu. Unqualifizierte Arbeit, richtige Maloche, verrichtet eine Minderheit von meist weniger als 10% der Belegschaft. Die elektronisch und IT-technisch geschulte Facharbeit hat vor allem die Aufgabe, Stillstände des Fertigungsprozesses zu vermeiden. Die eigentlichen Träger des Produktionsprozesses sind in den F&E-Büros beschäftigt. Das Kürzel steht für Forschung und Entwicklung. Dort ist die Schaltzentrale heutiger Industrien. Dort arbeitet ein akademisch-technisch ausgebildetes Personal. Um diese Beschäftigtenschicht an sich zu binden, lassen sich die Konzernverantwortlichen einiges einfallen. Ihr gilt das ganze Corporate Identity gewesen. Die Wissenschaftler in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sind die für die reibungslosen Abläufe sämtlicher Produktions-, Lager- und Vertriebsprozesse zuständigen Technologen. Ihre Kernkompetenz ist die Datentechnik. Diese muss funktionieren, wie ein Wasserhahn funktioniert. Man dreht auf und es läuft. Was einmal die Machtposition der Facharbeiterschaft ausgemacht hat, ist auf diese Angestelltengruppe übergegangen. Die Höhe des Gehalts ist für die in der Regel gut bezahlten heutigen Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter nicht das drängendste Problem. Sie leiden daran, Güter auf den Markt zu bringen, die ihnen vermehrt als sinnlos oder gar als umweltschädigend erscheinen. Und diesem Zwang müssen sie sich beugen, weil sie sich als von ihren Vorgesetzten, in letzter Instanz vom Direktionsrecht der Geschäftsführer, abhängig begreifen müssen. Während ihnen doch die wirkliche Führung der gesamten produktiven Prozesse obliegt, dürfen sie bei der entscheidenden Frage nicht mitbestimmen. Welches Gut soll das Unternehmen dem Markt anbieten? Dieser fehlenden Mitsprache, dieser Entmündigung sind sie sich schmerzlich bewusst. In den technischen Ateliers wählt man bevorzugt die Grünen. In den Werkshallen haben die Gewerkschaftsleute schwer damit zu tun, die Minderqualifizierten davon abzuhalten, die AfD zu wählen und der rechten Einflüsterung Glauben zu schenken. Als entmündigend erlebt das technische Personal seine fehlende Mitsprache bei den Entscheidungen über die Geschäftspolitik. Um ein Beispiel aus meiner beruflichen Vergangenheit zu bringen: Im Ingenieurkorps der für die deutsche Wirtschaft so wichtigen Automobilindustrie gab es viele Beschäftigte, die darauf drängten, viel früher mit der Entwicklung des Elektroautos zu beginnen. Fast 25 Jahre verstrichen ungenutzt, bis die ersten Modelle in Serie gingen. So schilderte der Betriebsratsvorsitzende des Ford-Entwicklungszentrums auf einer Ingenieurskonferenz der IG Metall die Frustration seiner Kollegen, denen man abverlangte, die dritte Version eines konventionellen SUVs zu entwickeln, bevor die erste Generation eines E-Autos überhaupt eine Chance bekam. Die selbstbewusst denkenden und mit gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein ausgestatteten Ingenieure stoßen sich an den Vorgaben der Betriebsverfassung, die ihre Mitsprache in Sachen Produkt verhindert. Wir stoßen hier auf Rudimente von Klassenbewusstsein. Zögerlich die Reaktion der Gewerkschaftsspitze auf solches Mitbestimmungsbegehren. Dort will man nicht in den Geruch kommen, die alte Sozialisierungsidee wieder aufzugreifen. Es ist die Angst vor der Rufschädigung, die die Gewerkschaften daran hindert, die in ihren Programmen vage formulierte Forderung nach Wirtschaftsdemokratie mit diesem gar nicht vagen Begehren zusammenzubringen. Würden die Gewerkschaften mutig agieren, würden sie dabei gewinnen. Ihr Ansehen in den wissenschaftlich-technischen Abteilungen würde in dem Maße steigen, wie sie für das Recht der Belegschaften stritten, über die zu produzierenden Güter mitzuentscheiden. Dieses Recht einzufordern erschiene als das Resultat einer nüchternen Überlegung, da es das obere Management nicht vermag, Güter auf den Markt zu bringen, die gesellschaftlich notwendig und der Natur zuträglich sind, muss die Rationalität der Oberen für abgewirtschaftet gelten und die der Produzenten an deren Stelle treten. Was einmal Umweltbewegung hieß, ist längst als kritische Denkmasse in die betriebliche Sphäre eingewandert. Nun braucht es der kritischen Theorie verpflichtete Individuen, die diese Theorie nicht bei sich behalten, sondern weitergeben wollen. Solche Individuen sind auf eine organisationspolitische Strategie verwiesen. Es liegt nahe dabei, an die Gewerkschaften zu denken. Kritisch denkende Leute sollten dazu bereit sein, innergewerkschaftliche Aufklärungsprozesse anzustoßen. Die Gewerkschaften können einen intellektuellen Schub gut gebrauchen. Seit der kürzlich verstorbene Oskar Negt sein Buch »Soziologische Fantasie und exemplarisches Lernen« veröffentlichte, und das ist mehr als ein halbes Jahrhundert her, ist an theoretischer Neuerung nichts mehr zu verzeichnen. Negt, Schüler Theodor Adornos, hat mit seinem Buch »Den Widerstand des Apparats« gegen den mit dem Buch verbundenen Geist von 1968 hervorgerufen. Von dem, wofür Negt steht, ist in den Gewerkschaften kaum noch etwas übrig geblieben, aber das kann sich ja ändern. Der Vortrag hat begonnen mit dem Hinweis auf ein Buch, das vor 100 Jahren erschienen ist und Geschichte und Klassenbewusstsein heißt, und die kritische Theorie veranlasste, darüber zu reflektieren, was mit dem Fortschritt im Bewusstsein der menschlichen Freiheit, dem Fortschritt im Bewusstsein menschlicher Freiheit im Weg steht. Wir, die Nachgeborenen, sollten jedes Indiz höchster Aufmerksamkeit für wert erachten, das für eine Wiederbelebung einer Bewusstseinsform spricht, die der Gegenwartsgesellschaft mit ihren ganzen Verwerfungen adäquat ist und Impulse aufweist, die auf eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft gehen. Wir sollten nicht vergessen, kritische Theorie will keine akademische Disziplin sein. Sie redet dem Verzicht auf politisches Handeln nicht das Wort, auch wenn sie nüchtern macht und verdeutlicht, welche Kräfte diesem Handeln entgegenstehen. Die Theorie der Kulturindustrie hat Horkheimer in ein Bild gekleidet, das er wohl in einem Comic gesehen hat. Die Tochter flieht aus dem beengenden Elternhaus und steigt aus dem Fenster, derweil der Vater im Dunkeln die Leiter hält. Meine Ausführungen plädieren für szenische Änderungen. Die Leiter muss bleiben, denn es braucht ein organisatorisches Gerüst, wenn Emanzipation gelingen soll. An emanzipatorischen Prozessen zu arbeiten, soll auch nicht heimlich und im Dunkeln geschehen, sondern mit allen Mitteln der Öffentlichkeit. Und der Vater muss sein Rollenverständnis ändern und sich als der ältere, erfahrenere Helfer der Tochter verstehen, statt mit der herrschenden Macht gegen die nach Befreiung Suchende zu paktieren. Sie haben es gemerkt, ich rede über Sie und ich rede über mich. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.